Fahr Bus und Bahn, dann wirst du arm. Das Problem mit der dünnen Personaldecke gibt es mittlerweile fast überall, egal ob öffentlicher Dienst oder Privatwirtschaft. Überall wird die Arbeit dichter, wie Personalabteilungen es euphemistisch ausdrücken. Fast überall muss derselbe Output von weniger Menschen erbracht werden. Die Schlagzahl steigt. Das gilt insbesondere auch für einen weiteren Bereich, den die öffentliche Hand in den vergangenen 2 Jahrzehnten zum großen Teil privatisiert hat: den öffentlichen Personalverkehr der Kommunen. Bus- und Straßenbahnfahrer sind in aller Regel nicht mehr bei den Städten und Gemeinden selbst angestellt, sondern bei privaten Dienstleistern. Diese schließen mit der jeweiligen Kommune einen Versorgungsvertrag ab und verpflichten sich, Obergrenzen für Verspätungen einzuhalten und dergleichen. Wie sie diese Eingaben organisatorisch einhalten, dafür sind sie häufig aber selbst verantwortlich. Damit die Firmen den Fahrern keine Dumpinglöhne bezahlen, gibt es Tarifverträge für den Nahverkehr, an die sie sich halten müssen. Die darin vorgesehene Entlohnung ist allerdings nicht gerade großzügig. Schließlich sollen die Ticketpreise nicht zu sehr steigen und für die Betreiberfirma soll am Ende noch ein Gewinn übrig bleiben. In Nordrhein-Westfalen etwa verdient ein Busfahrer laut Tarifvertrag in der untersten Lohngruppe gerade mal ein Basisgehalt von monatlich 2031,34 Euro brutto. Viel zu wenig, um davon leben zu können. In Aachen etwa, recherchierte im Herbst 2018 der WDR, seien unter den Busfahrern, die bei der Verkehrsgesellschaft ASEAG angestellt sind, auch eine Reihe von Aufstockern, weil das Einkommen selbst in Vollzeit nicht immer für den Lebensunterhalt ausreiche. Die niedrigen Verdienste, heißt es beim Betriebsrat, führten auch in diesem Sektor dazu, dass es viel zu wenig Bewerber um freie Stellen gebe und damit zu viel Arbeit für jene, die schon beim ÖPNV-Betreiber eingestellt sind. Die Folge sei die: viel zu dicht gestrickte Dienstpläne, Fahrer, die ständig unter Stress stünden und ihre Pausenzeiten nicht einhalten könnten. Und dadurch hohe Krankenstände. Und das nicht nur in Aachen, sondern ebenso in anderen Städten. Während im landesweiten Durchschnitt laut Zahlen der Krankenkasse AOK Rheinland-Hamburg über alle Berufe hinweg 5,3% aller Berufstätigen krankgeschrieben sind, sind es bei den Mitarbeitern der nordrhein-westfälischen Verkehrsbetriebe laut Abfrage des WDR mehr als 10%. Unterbezahlt, überfordert, krank. So traurig es klingt. Auch der Beruf des Bus- und Straßenbahnfahrers scheint einer von denen zu sein, die mal klassische Mittelschicht waren und heute gerade noch an deren unterem Rand hängen. Und in naher Zukunft gibt es den Beruf vielleicht überhaupt nicht mehr. Das autonome Fahren könnte ihn schon bald obsolet machen. Schon jetzt gibt es in verschiedenen Städten Versuche mit selbstfahrenden Bussen und Bahnen. Wenn feste Strecken gefahren werden, erscheint das sinnvoll. Doch bleibt die nüchterne Feststellung, auch hier fallen in Zukunft tausende Arbeitsplätze weg und es steht keinesfalls fest, dass all jene, die vielleicht die Busfahrer von morgen geworden wären, stattdessen nun zu den IT-Spezialisten von morgen ausgebildet werden können.